So, dann fangen wir mal mit unserem ersten Bewerbungsgespräch für den zukünftigen potenziellen neuen stellvertretenden Pressesprecher an, beziehungsweise Pressesprecher. Da haben wir jetzt hier als erstes den Holarius, der sich beworben hat. Sag doch mal kurz einfach was zu deiner Person nochmal. Ja, Holarius, Holger Hennig eigentlich, seit ja, einem sehr guten Jahr jetzt Mitglied der AGÖA. Auch wahrscheinlich ab Donnerstag Pressepirat im Oberbergischen Kreis. werden wir eine KMV haben. Ehemaliger freier Journalist. Also ich habe von 97 bis 2000 drei oder vier regelmäßig als Journalist gearbeitet. Danach habe ich mit Freunden ein Online-Portal aufgebaut, ein Rezensionsportal namens MediaMania.de, wo ungefähr so 500-600 Rezensionen stehen, die ich mal irgendwann geschrieben habe. Dann bin ich ja eigentlich Theater Pädagoge, habe inzwischen so um 15 Theaterstücke geschrieben, bin also im Schreiben immer drin geblieben, habe irgendwann 2007, glaube ich, angefangen zu bloggen. Oder war es 2006? Ich weiß es nicht. Das ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich heute Pirat bin, weil der Blog immer politischer wurde und so. Hat dann sich dann irgendwie so ergeben, dass das dann so zusammenpasste. Habe also auch einen relativ gut laufenden Blog, würde ich mal sagen, relativ häufig angeschauten Blog. Bin also quasi im Schreiben auch drin geblieben und würde das auch, wenn ihr mich zum stellvertretenden Pressesprecher machen wolltet, als meine Hauptaufgabe sehen, dass ich mich eben im Bereich des Schreibens, des Lektorats und so weiter die Fäden in die Hand nehmen würde. So. Okay, super, erstmal danke. Hast jetzt ja schon einiges erzählt zu deinen Erfahrungen in der Vergangenheit. Du hast dich als stellvertretender Pressesprecher ja beworben. Da fließt jetzt ja natürlich noch ein bisschen mehr auch an Aufgaben rein, als jetzt nur Pressemitteilungen schreiben und Lektorat. Wie stellst du dir das denn weiter vor, gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation? Ja, ich denke mal, also ich fände erstmal ganz gut, wenn es zwei Stellvertreter gäbe, weil ich glaube, dass es auch genug zu tun gibt eigentlich für zwei Leute. Und es ist einfach, glaube ich, relativ wichtig, dass es drei Leute insgesamt gibt, die dann auch zum Beispiel den Knopf drücken können, um Pressemitteilungen rauszugeben und solche Sachen. Die quasi mitreden, wenn es um PR, um ÖA geht. Die also auch von euch als Vorstand häufiger dann mal angefragt werden und so. Das wäre mir auch ganz recht und ganz wichtig. Ich würde mich besonders dafür interessieren, zu helfen, dass die Kreise, dass die das Telefon im Hintergrund ignoriere ich jetzt einfach mal, Okay. dass die Kreise, dass die Kommunen bessere Pressearbeit bekommen und dass die AGÖA da ein bisschen auch Dienstleister wird in Sachen, wir helfen den Pressebeamten vor Ort gut klarzukommen. Okay. Prima. Jetzt muss ich mal gerade eben noch einen kleinen Moment. Da hast du ja auch schon mal einiges dazu gesagt, was, wie du dir deine Aufgabe dann innerhalb des Teams vorstellst. Also wir sehen uns im Moment selber, noch nicht hundertprozentig schlüssig, ob es zwei oder nur einen stellvertretenden Pressesprecher geben wird. Wir tendieren aber auch eher zu der Zweier-Version, also sprich zu dieser Dreier-Kombo. Bei den Freigaben wird es natürlich so sein, dass auch schon immer jemand aus dem Vorstand da auch noch die Freigabe mitgeben sollte. Aber gut, das wären dann Sachen, die man dann später besprechen würde. Du sagtest gerade, dass du eventuell jetzt auch noch lokaler Pressepirat wirst. Wie sieht's denn damit insgesamt mit deinen zeitlichen Kapazitäten für den stellvertretenden Pressesprecher auf Landesebene aus? Das Zeitliche ist nicht das große Problem. Bei mir ist eher das Problem, dass ich zu viel Zeit habe und zu wenig Geld verdiene. Also ich habe in den letzten Monaten oft Schwierigkeiten gehabt, mich ernsthaft zu engagieren, weil die finanzielle Sicherheit nicht da war. Und dann damit dann auch immer die Motivation problematisch war. Ich habe mich inzwischen einigermaßen gefangen. Ich glaube, das wird in Zukunft gehen. Das, was ich da vermutlich ab Donnerstag offiziell im Oberbergischen Kreis mache, das habe ich vorher auch schon gemacht. Das ist nicht das große Problem. Da ich momentan die Arbeit in AKs, in denen ich eigentlich bin, also Bildung und Kultur, ja auch ein bisschen schleifen lasse, konzentriere ich mich sowieso momentan eigentlich ziemlich auf die AGÖA. Also im Zeitlichen ist das nicht das Problem. Ich hätte halt auch die Möglichkeit, vormittags, wenn es in einem vernünftigen Rahmen bleibt, das Telefon zu übernehmen. Während ich nachmittags meistens unterwegs bin, dann eher nicht. Ja, so. Also von der Zeit her sollte das eigentlich gehen. Super. Bringst du denn zufällig vielleicht auch schon bereits Pressekontakte mit? Nee. Also direkte Pressekontakte bringe ich nicht mit. Ich kenne schon noch ein paar Journalisten, aber keine, mit denen ich regelmäßig oder so irgendwie was zu tun hätte. Also nur eher so entfernte Kontakte. Wobei ich auch das jetzt nicht unbedingt immer als das Wichtigste ansehe. Also Pressekontakte sind eine tolle Sache, aber ich glaube, die baut man doch ziemlich automatisch als Pressesprecher dann sowieso auf. Also das ist was eigentlich für den Ersten. Ja, hätte sein können, dass du da auch schon bereits Kontakte mitbringst, deswegen das einfach mal abklopfen. Ja, klar. Also es gibt halt jemanden zum Beispiel vom WDR in Wuppertal, die ich kenne, aber halt eher halt so, ja, man hat schon mal miteinander gesprochen, also nicht irgendwie eine Bekannte, der ich jetzt irgendwie was stecken kann oder so. Vor Ort ist das ein bisschen was anderes, da habe ich schon zwei, drei Ansprechpartner, aber das gilt halt nur für Gummersbach, das ist eher uninteressant für alle. Ja, prima. Jetzt mal so eine rein, das ist eher eine sporadische Frage, weil ich gehe davon aus, dass du da Erfahrungen hast. Also in der Arbeit mit Pets, WordPress und dem Request-Tracker und so, da kennst du dich aus. RT habe ich seit 5-6 Wochen einen Zugang. Kenne ich mich langsam, aber sicher mit aus. Also das ist noch ein bisschen schwierig, aber ich bemühe mich auch mal zwischendurch was darin zu tun. Das war eher so eine spontane Sache. Der Daniel Stan hat irgendwann gesagt, Holger, willst du nicht dann auch einen Zugang haben? Ich so, ja, warum nicht? Und jetzt habe ich einen Zugang und schaue dann halt immer mal rein. Ich könnte da allerdings mehr machen, gebe ich zu. Ansonsten WordPress, mein eigener Blog läuft auf WordPress.com, also ist nicht selbst gehostet, sondern bei WordPress. Das heißt, ich kenne mich mit der ganzen Materie erstmal aus. Bin kein WordPress-Programmierer oder sowas, aber ich weiß, wie man in WordPress was auch eingibt und so, ja. Also ich habe auch Zugang zu unserem eigenen Blog hier im Oberbergischen und auch zum Krähennest-Blog zum Beispiel. Hab da auch einiges gemacht. Okay, also weißt du, wie man die Inhalte da reinpackt und ja prima. Ich kann sogar notfalls was ins Wiki stellen. Hey. Aber bin da nicht so der Profi drin halt auch. Ist klar. Ich benutze es halt auch nur, wenn es sein muss. Ja, gut. Dann kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen auf die AGÖA zu sprechen, weil du bist ja auch schon längere Zeit Mitglied und wir kennen ja nun beide manchmal die Situation in der ÖA. Da wird doch manchmal unbedingt nett miteinander umgegangen. Da werden Entscheidungen manchmal schnell zerredet. Wie würdest du denn in Zukunft mit solchen Situationen umgehen? Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, wir brauchen da eine Struktur, so ähnlich wie das Polgef-Team die ganze Zeit nach Strukturen momentan sucht. Ich glaube, wir brauchen für die Herausgabe von PMs wieder eine Struktur, die wir auch mal eigentlich hatten. Nämlich eine ganz klare Sache mit Autor und Lektorat. Vielleicht auch, also dass man das nochmal ganz klar in Schritte aufteilt. Es gibt den Autoren, der die Sache schreibt. Es gibt einen Lektor, der die Sache bearbeitet, wirklich bearbeitet und dann vielleicht auch noch oder beziehungsweise digiert, wie man im Zeitungsjargon sagen würde. Also wirklich auch umschreibt, wenn was umzuschreiben ist und ähnliches. Und es gibt ein Lektorat, das sich im Prinzip nur darum kümmert, sind die Punkte richtig gesetzt, ist die Rechtschreibung richtig, sind die verdammten Anführungszeichen da, wo sie sein sollen und so weiter. Das müssten wir mal richtig auseinandernehmen. Ich denke, das wäre eine gute Sache, wenn wir das nächste Woche auch mal machen würden, beim Real-Life-Treffen, dass wir das nochmal irgendwie klarkommen. Ich muss dir übrigens auch, ich kann dir übrigens nicht zustimmen, also früher war es so, dass immer mindestens 2 oder 3 Leute aus der AGÖA gab, die Pressemitteilungen rausschicken konnten. Das war nicht so, dass da immer auch jemand vom Vorstand dabei war. Das ist aber dann eine Frage, also ich bin der Meinung, dass man der AGÖA ruhig ein bisschen vertrauen kann und ein bisschen was zutrauen kann auch. Und auf der anderen Seite die Pressemitteilung, die jetzt rausging in Sachen offener Brief, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben da letzte Woche auf der AGÖA-Sitzung drüber gesprochen, da waren dicke Fehler drin und das waren quasi nur von 2 Leuten aus dem Vorstand gemeinsam gemacht worden, ohne ein Lektorat der ÖA. Das darf eben auch nicht sein. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist suboptimal gelaufen, hätte anders laufen sollen. Sonst war es aber jetzt ja in den letzten Monaten eher so, dass es uns an Personal fehlte. Also wir wollten ja schon immer die Autoren und das Lektorat voneinander trennen. Es war aber schlicht und ergreifend nicht möglich, weil die Leute nicht da waren und nicht mitgearbeitet haben. Wie würdest du denn dazu, also wir haben den Kern gerade noch nicht so ganz getroffen. Es geht ja nicht nur darum, dann halt wirklich die PMs dann an sich zu schreiben, sondern halt auch bei der Themenfindung als solche. Da ist im Vorfeld ja auch schon häufiger passiert, dass da Sachen einfach dann auch komplett zerredet wurden. Wie würdest du denn dann eben im Team der Pressesprecher dann auch mit solchen Situationen umgehen und mit den, ich nenne sie jetzt mal Schreihälse, in der AGÖA umgehen? Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich nicht selber so ein Schreihals bin. Ich bin ja durchaus auch einer, der sich offensiv zu Wort meldet, wenn ihm irgendwas gegen den Strich geht. Ich bin der Meinung, dass wir also weiterhin auch dass wenige Leute reichen sollten, um eine Pressemitteilung anzustoßen. Dass es eigentlich nicht sein kann, dass ja eben zu lange über solche Sachen gesprochen wird. Das ist oftmals schon nervig. Also es ist vor allen Dingen halt auch so, da sind dann irgendwie 6 Leute, 7 Leute, 8 Leute im Pad, während die Sache geschrieben wird. Und dann wird bei jeder Formulierung irgendwie 35 Mal umgedreht, weil irgendwem das zu heftig ist oder dieses nicht passt oder jenes nicht passt. Da müssten wir auch nochmal klarer werden in Bezug auf Kritik, wie man Kritik an sowas übt und wie man sie konstruktiv macht, weil das oft eben gar nicht konstruktiv ist. Das ist eben oft so ein nee, das gefällt mir noch so nicht. Ja, in dem Moment, wo ich irgendwo bei einer Formulierung ein komisches Gefühl habe und noch gar nicht sagen kann, warum ich jetzt ein komisches Gefühl habe, da schreibe ich mir einfach, dann mache ich mir Word auf und schreibe selber eben den Satz um, so lange, bis ich das Gefühl habe, ja, jetzt passt er, und schlag dann vor, wäre es nicht besser, das zu nehmen. Beziehungsweise es passiert durchaus im Lektorat auch, dass ich dann den Satz mir nehme und ihn umschreibe, solange ich sicher bin, dass ich den Inhalt richtig treffe. An der Stelle muss man eben dann einfach, ja, weiß ich nicht, müssen wir irgendwie Kompetenzen zuteilen. Das Lektorat darf dieses machen und darf jenes machen. Das Problem ist eben auch da, dass wir da keine richtige Struktur haben und jeder mitspricht und jeder irgendwie sowohl Autor als auch Redakteur als auch Lektorat ist und wir uns nicht auf die einzelnen Sachen spezialisieren sozusagen. Und ich glaube, ja, das würde viel helfen. Da habe ich ja auch bereits in der Vergangenheit schon diese Teamstrukturen angestoßen, die, wie gesagt, ja nicht nicht vollumfänglich ausgefüllt werden konnten, weil es einfach an Aktiven mangelte. Also das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, das eben umzusetzen, dass ein konkretes Teamlektorat gibt, was dann halt eben auch angesprochen wird. Ja, also da müssten wir noch dran arbeiten sozusagen. Wir müssen uns aber auch einfach für uns in den Köpfen einfach ein bisschen das trennen. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man ein klares How-to machen sollte, wo uns vielleicht auch in der Breite oft so ein bisschen die fachliche Kompetenz fehlt. Also als ich angefangen habe, waren halt noch mehr Leute da, die ernsthafte Presseerfahrung hatten. Ich will echt keinem ans Bein pissen, aber ein Grund, warum ich kandidiere, ist, oder ich mich bewerbe viel, viel besser, ist, dass mir zu oft einfach da die letzte Kompetenz gefehlt hat und wo ich mir gedacht habe, wenn da jetzt jemand wäre, der mehr Presseerfahrung hat, dann würde das besser funktionieren. Und dann habe ich jetzt mir gedacht, gut, dann kannst du aber als einer von den wenigen, die als Journalist schon gearbeitet haben, jetzt nicht quasi den Schwanz einziehen und dann muss er eben selber sagen, okay, dann mache ich halt selber was. Ja. War das jetzt noch zur Frage? Moment. Nee, passt schon. Geht ja schon in die Richtung, gut, über die Probleme, die in der Vergangenheit waren, brauchen wir jetzt nicht aufdröseln. Wobei, also... Da stimme ich dir in Teilen halt einfach zu. Es war halt, also die Problematik lag ja an anderer Stelle und dass halt eben zu wenig Leute dann auch mit den notwendigen Kompetenzen dann da waren. Ja, also ich meine, nichts gegen dich oder gegen Britta oder wie das Ganze jetzt gelaufen ist, war irgendwie, ja, okay, hätte man vielleicht auch darüber reden können, einfach mal in der AGÖA und nicht einfach sagen können, die machen das jetzt. Das ist immer so eine Frage, ob das, also weil wir ja eigentlich das mit der Demokratie und so wollen und ob das so richtig gelaufen ist. Ich hätte das mir anders gewünscht, aber ich weiß, die Zeit war zu wenig, es waren immer zu wenig Leute und. Das ist ganz klar. Ich wollte gerade sagen, die Voraussetzungen waren da in dem Moment einfach mal ganz andere. Wir sind mitten im Wahlkampf geschmissen worden und wir mussten schnell reagieren. Ne? Also da, und wir haben ja immer aufgerufen, mitzuarbeiten und mitzuhelfen und was zu sagen. Und da ist ja leider nicht viel bei rumgekommen. Und deshalb halt auch die Frage, wie du halt sonst zukünftig mit solchen Situationen eben dann auch umgehen würdest. Ja, also, wobei ich auch jetzt gar nicht irgendwie so das Gefühl habe, dass wir irgendwie eine schlechte Stimmung oder sowas hätten in der AG. Und das mit den Schreihälsen, das ist auch immer so relativ. Also auf der Mailingliste, da meldet sich irgendwie jeder zu Wort und manchmal auch Leute, die ich überhaupt nicht irgendwie mit ÖA in Verbindung bringe, weil die sich noch nie irgendwie durch Arbeit, durch Öffentlichkeitsarbeit irgendwie ausgezeichnet hätten. Das nehme ich aber auch dann nicht so ernst. Wenn Leute in der Sitzung was sagen, dann nehme ich das viel deutlich ernster. Und ich muss zugeben, dann während der Arbeit im PET ist es dann auch relativ unterschiedlich, wie ernst ich Leute nehme. Also da sollte man aber auch wirklich nicht übertreiben. Es gibt Leute, die meckern über alles. Und das weiß man dann auch irgendwann. Und dann kann einem das auch irgendwann egal sein. Also muss man auch manchmal einfach ignorieren. Auf der Mailingliste sowieso, also wenn es da irgendwie das haben wir ja letzte Woche auf der WMR auch lange diskutiert, wenn es da persönlich wird oder wenn es da irgendwie trollig wird, dann sollte man es einfach eh ignorieren. Das ist nicht spaßig. Ja, prima. Ich frage mal, ob der Paki jetzt schon mal wieder da ist? Ja, ich bin wieder da. Ich wollte euch noch nicht ins Wort fallen. Sehr schön. Ich bin jetzt mit meinen Fragen soweit durch. Hast du noch Fragen? Könnt ihr kurz nochmal eine gewisse Zusammenfassung machen, was ihr besprochen habt? Nein. Warte mal eben kurz. Also ich habe erstmal hat halt kurz was von sich erzählt, was für Erfahrungen er hat, wie er sich so die zukünftige Pressearbeit und speziell seine Aufgaben vorstellt, wie die zeitlichen Kapazitäten aussehen, ob er sich mit der allgemeinen mit der allgemeinen Software auskennt, also sprich Pets, WordPress, Request Tracker, ob bereits Pressekontakte vorhanden sind. Und dann haben wir gerade auch mal so über die Strukturen der AG Öffentlichkeitsarbeit gesprochen und gerade auch über problematische Situationen, die mal auftreten können, wie man da so mit Konfliktsituationen oder auch eben Entscheidungsprozessen dann zukünftig umgeht. Ja, was mir insbesondere bei dir, Hularius, aufgefallen ist, ist, du kommentierst ja auch gerne schon mal auf deinem Blog von außen. Mich würde interessieren, du bietest Schulungen an zu Themen wie Schreiben, gerade so was Rechtschreibung angeht, was Formulierungen angeht, ob du dieses Wissen vielleicht noch mehr in die ÖA reintragen könntest und auch dir vorstellen könntest, das für die Kommunalwahlen bereitzustellen, weil wir da gerade in den einzelnen Kreisverbänden einen hohen Nachholbedarf haben, was ja so rein formalistische Dinge angeht. Und da könnte ich mir vorstellen, kannst du mit Sicherheit so beitragen, das zu verbessern. Ja, das war etwas, was ich eben auch schon angesprochen habe, dass mir das ganz wichtig ist, dass wir als AGÖA zum Dienstleister werden für die Kreise, für die Kommunalpiraten. Denn da sind oft Leute, die in ihrem Leben noch keine Pressemitteilung geschrieben haben oder keinen Blogeintrag oder sonst was. Und wo man dann einfach mal hilfreich sein kann. Ich habe zum Beispiel jetzt im Wahlkampf relativ regelmäßig die Blogeinträge von Thomas Weyers korrigiert. Das heißt, der hat mich einfach auf Twitter angeschrieben, wenn er irgendwas geschrieben hatte, hier ist das Pad, guck mal, kannst du mir eben helfen. Und da hat man einfach gemerkt, der ist alles Mögliche, aber kein gelernter Autor oder sowas. Ist ja auch völlig okay. Der hat das rausgehauen, was er so sagen wollte, und oftmals konnte ich dann einfach die Sachen, die er eigentlich sagen wollte, noch viel deutlicher machen, weil ich einfach an den Formulierungen arbeiten kann. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich das auch Korrektur gelesen habe und die Grammatikfehler rausgebaut habe. Gott, ja, Rechtschreibung und sowas, das ist halt, ja, ich arbeite als Nachhilfelehrer für Deutsch, das ist natürlich im Schlaf. Aber genau solche Arbeit, denke ich, kann man dann eben den Kandidaten in den Kreisen anbieten, dass man eben sagt, hier, wenn ihr Blog-Einträge habt, wenn ihr zu Sachen, die ihr gerade schreibt, die euch gerade kommunal interessieren, wenn ihr da irgendwas sagen wollt. Ganz wichtig, das können wir nicht vergessen, hier Leserbriefe, ganz wichtige Sache. Wenn ihr Leserbriefe schreibt, dann sagt doch mal eben Bescheid. In der AGÜA gibt es ein paar Leute, die können euch da ein bisschen helfen, und das sollten wir auf jeden Fall tun. Dazu kommt, ich würde auch sowas wie How-Tos schreiben wollen, tun. Nämlich zum Beispiel den Unterschied zwischen einer Pressemitteilung und einem Blogeintrag und so. Wir haben auch der Pico schon was angeboten, was Pressearbeit betrifft. Also der Bernd Janotta hat da eine Sache skizziert, die man so machen könnte. Und da habe ich halt auch ein Modul dazu gefügt, das heißt PR 2.0, also Pressearbeit eben über Podcasts, über Blogs, über Podcasts und so weiter. Und ja, klar, also da würde ich auch gerne anderweitig noch helfen, ja. Ja, cool. Könntest du dir auch vorstellen, für einen Teilbereich in der ÖA zuständig zu sein, so als quasi Koordinator? Ja, also wenn wir da die Sache mit den Teams quasi weitermachen, würde ich das gerne im Bereich Redaktion, Lektorat machen. Ja. Mhm. Okay. Das wäre das, glaube ich, wo ich am meisten Kompetenz sozusagen anzubieten habe. Ich möchte nicht das Social-Media-Team betreuen. Ich bin da zwar drin, aber ich habe selber keinen Facebook-Account und ich werde auch nie wieder einen haben. Und das ist dann für jemanden, der Social-Media betreut, doof. Ja, klar. Ja, wir überlegen halt noch, wie wir das Team aufbauen. Das wollen wir aber dann, wenn überhaupt, in Absprache mit den Leuten dann lösen bzw. aufbauen und vielleicht auch ein bisschen neu strukturieren, wenn denn dann die Leute benannt sind. Müssen wir jetzt mal gucken. Aber ansonsten genau. Kenne ich dich ja, ich weiß auch, welche Fähigkeiten du hast und wir wissen beide, dass wir gut zusammenarbeiten können. Insofern habe ich da auch keine großen Fragen mehr. Alles weitere ergibt sich dann aus der gemeinsamen Arbeit. Das gehe ich auch mal von aus. Also ich habe eben auch schon mit Sasa besprochen, dass wir in ein paar Sachen konkreter werden sollten, wie die Regelungen zu Pressemitteilungen funktionieren. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass es zu eurer Pressemitteilung von letztem, was war das, Montag oder Dienstag, einiges an Kritik gab in der AGÖA-Sitzung. Aki? Ja, es wurde halt viel gesagt, was wir alles machen müssen, aber meine Erfahrung war halt im Wahlkampf, dass sich sehr viele Leute, die jetzt kritisiert haben, vorher eben nicht eingebracht haben, was ich sehr schade fand. Nee, ich meinte ja die Pressemitteilung von letzter Woche, die von Jens und dir irgendwie. Ach so, die Sache mit dem offenen Brief. Das war ein ziemlicher Schnellschuss vom Jens. Maya hat dann irgendwie gesagt, sie wird das lektorieren und hat mich auch noch angesprochen. Ich hatte aber so viel auf der Arbeit zu tun, ach dass so, ich nicht da wirklich zugekommen bin. Insofern, ich dachte, da wärst du noch irgendwie involviert gewesen, weil du da auch irgendwie als Zitatgeber standst. Nee, ich habe nur das Knöpfchen gedrückt. Ich habe nicht mal Korrektur lesen können, weil ich von einem Meeting ins andere gerüpft bin. Und, ja, da habe ich gerade schon gesagt, da war die Situation ein bisschen suboptimal und wir sollte halt, der Jens wollte es am 5. noch rausschicken und ja, das ist natürlich nicht der Normalfall und so ist es in der Vergangenheit ja auch nicht gelaufen. Ja, also da wäre es halt schon schön, wenn es da klare Regeln gäbe, die eben unter anderem auch sagen, es muss irgendjemand einmal Lektorat wenigstens geguckt haben, sonst darf nichts raus. Ja. Weil, ne? Doof, sonst. Naja, gut. Ja, wenn ihr noch Fragen habt. Sasa, hast du noch Fragen? Packt jetzt schon gesagt, er hat keine Fragen mehr. Frag doch. Nee, ich eigentlich jetzt auch nicht mehr. Ich habe meinen Fragenkatalog abgearbeitet. Ja, der Rest, der wird sich dann ergeben. Also für dich jetzt halt nur zur Info, weil du willst ja auch bestimmt wissen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben heute noch ein paar Gespräche und werden am Mittwoch die letzten Gespräche haben. Und dann besprechen wir uns halt innerhalb des Vorstandes dann am Donnerstag in der Vorstandssitzung. Und dann werdet ihr danach dann halt eben über die Entscheidung informiert. Ja. Ich muss kurz zum Nudelwasser. Das ist schön. Ja. Klare Äußerung. Ich muss kurz zum Nudelwasser. Schön. Okay, dann würde ich sagen, werde ich jetzt erstmal die Aufnahme schon mal beenden, weil da haben wir jetzt alles Wichtige durch. Denke ich auch.